Bitişen. Yani. Guten Abend, mein Name ist Ali Alici. Auf dieser Station als Diensthabender arzt tätig und ich würde gerne jetzt mit Ihnen das Untersuchungsgespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Herr Doktor, gerne. Okay, so heißt, wie heißen Sie? Mein Name ist Franz Josef Strauß. Strauß ist der Nachname. Das war ein bisschen anderes Name. Ja, können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, also Nachname ist Strauß, Strau, scharfes S. Ja. Und Vorname ist Franz Josef, Franz, Franz, Bindestrich, Josef, Josef. Franz Josef. Ja, danke schön. Herr Strauß, wie alt sind Sie denn? Ja, ich bin 70 Jahre alt. Wie groß sind Sie? Ungefähr 1,80 Meter war ich mal. Und wie viel wiegen Sie so sein? Ungefähr 110 Kilogramm. Und wann wurden Sie ganz genau geboren? Geboren, Ja, die. 5. Juli 1952. Danke schön für die Information. Herr Strauß, was kann ich für Sie so tun? Herr Doktor, ich habe zunehmend Probleme der Luft. Also ich, wie Sie hören, kann ich ganz schwer atmen und seit 2, 3 Tagen ist es so, dass ich jetzt bis zur Toilette gehen kann und dann habe ich Luftnot, dann kann ich nicht mehr weiterlaufen. Also ist extrem kurzatmig. Okay, ich verstehe. Herr Strauß. Können Sie mir beschreiben, wie die Beschwerden auftreten sind? Ja, also, vorher Ja. haben Sie eine Grippsymptome gehabt oder so plötzlich es kommt oder. Also ich muss dazu sagen, ich habe schon lange Zeit Probleme mit der Luft, aber jetzt seit 2, 3 Tagen ist es so, dass ich da bei der geringsten Bewegung Atemnot bekomme. Das war vorher nicht so. Und seit 3 Tagen huste ich auch stark und habe Okay. auch viel Auswurf. Und Leiden Sie unter irgendwelchen chronischen Krankheiten? aber da habe ich viele, Herr Doktor. Wo soll ich da anfangen? Ja, also vielleicht Sie können die Lungen betroffenen Krankheiten anfangen. Ja, also. Ja, also wie in der Lunge ist es so, dass wegen dem Rauchen ich diese COPD-Krankheit wohl habe, hat Herr Doktor gesagt. Das ist aber auch schon ziemlich lange, also da seit ungefähr 10, 15 Jahren nehme ich da auch Medikamente ein. Ungefähr 10 Jahre bestimmt schon. 10, 15? 10 Jahre mindestens, ja. 15, ja, Zehn okay. Jahre schon, ja. Und am Anfang war es nicht so schlimm, da habe ich nur so ein bisschen Probleme gehabt. In den letzten Jahren ist es immer schlechter geworden mit der Luft. Okay. Leiden Sie unter auch irgendwelche chronischen Krankheiten, chronischen Ja, Halskrankheiten? im Herz habe ich auch Probleme gehabt. Vor 5 Jahren hatte ich auch so ähnlich wie ein Herzinfarkt, haben die gesagt. Und da habe ich einen Herzkatheter bekommen und einen Stent. Das war vor 5 Jahren. Okay. Dann habe ich Bluthochdruck. Ja. Und dann hatte Seit ich wann haben Sie diese Krankheit? Bluthochdruck und dann nehme ich schon seit auch schon über 10 Jahre Medikamente ein. Sogar länger, 15 Jahre, Herr Doktor. Ja. Herr Strauß, wie fühlen Sie sich jetzt sich an? Brauchen Sie also Sauerstoff oder wie schlimm ist Ja, Ihre ja. Atmung? Ja, also ich merke schon, wenn ich so mit Ihnen rede, wird es auch schon das knapp mit der Luft. Also Sauerstoff wäre ganz gut, glaube ich, ja. Okay, mache ich das, ja. Ich möchte diese Gespräche jetzt beenden und Vitalparameter, ja, Leberwerte überprüfen, danach können wir dieses Gespräch weiterführen. Okay, einverstanden, Herr Doktor, ja. Ja. Und jetzt habe ich das erledigt. Können wir Ja. weitergehen? Mhm. Okay. Herr Strauß, ich sehe an, Sie sehen ganz gut aus jetzt. Leiden Sie an irgendwelche Schmerzen auch? Habe ich jetzt keinen, Herr Doktor. Schmeißen kann ich nicht sagen, nein. Taubheitgefühl, Kribbelgefühl oder Sehprobleme? Also im Sehen habe ich gar nicht viel. Was haben Sie noch gefragt? Mit Sehen ist alles okay. Was wollen Sie noch wissen? Taubheitgefühl, Taubheit? Armen ja oder Beinen. Ach so, nein, da habe ich keine Probleme mit Taubheit. Ich dachte Taubheit, dass ich nicht gut hören kann, aber Sie meinen Taubheit an den Händen, ne? Und Füßen. Händen, Fußen können auch Okay. in Beinen sein. Ja? Kribbelgefühl auch. Kribbel? Kribbel habe ich nicht, nein. Okay. Fühlen Sie sich fiebrig? Ich habe keine Fieber gemessen, aber so würde ich sagen, eher nicht. Okay. Haben Sie Übelkeit, Erbrechen? Nein, Herr Doktor. Okay. Hat sich Ihr Appetit in der letzten Zeit verändert? Ja, in den letzten 3 Tagen geht es mir nicht gut. Da esse ich auch nicht mehr so viel. Das stimmt, ja. Aber vorher hatte ich keine Probleme. Haben Sie in der letzten Zeit in Gewichtsveränderung ab oder zugenommen, meine ich? Also Herr Doktor, ich habe mich nicht gewogen, muss ich sagen. Aber meine Hosen passen noch wie vorher. Okay, ich nehme an, dass Sie keine Gewichtsveränderungen haben. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Oh, eigentlich keine großen Probleme, nein, kann ich nicht sagen. Husten Sie? Ja, Herr Doktor, jetzt zunehmend. In den letzten 3 Tagen habe ich doch starken Hustenreiz, ja. Und kommt auch was raus, wenn ich huste. Mit schleimig, meinen Sie? Ja. Welche Konsistenz und Farbe wissen Die Konsistenz weiß ich nicht, aber Farbe ist so gelb, manchmal grün nicht so. Sie? Konsistenz, also was da drinnen, ja, also wie flüssig oder so hart. Das ist ganz normaler zäher Schleim, so wie Nein. es oft ist. Ja. Die Farbe gelb haben Sie gesagt, ne? Gelb bis noch Gelb. leicht grünlich war es auch mal gewesen, jetzt ein paar Mal. Okay. Fühlen Sie auch Abschlagenheit im Ja, ich fühle Gehirn? mich, ja, wie gesagt, ich kann zur Toilette gehen, dann muss ich mich ausruhen, ich kriege keine Luft mehr. Okay. Wie viel hoch, also meine ich Treppen ohne Pause Treppen hochgehen? Treppen steigen schaffe ich gar nicht Treppen. momentan. Okay. Momentan geht gar nicht. Ich bin ja jetzt mit dem Krankentransport hierher gefahren worden. Also ich kann geradeaus laufen bis zur Toilette, aber Treppen steigen kann ich nicht momentan. Okay. Herr Strauß, rauchen Sie? Ich habe aufgehört vor 5 Jahren, als ich diese Herzkrankheit hatte. Wie viele Jahre und was haben Sie geraucht früher? Also ich habe lange geraucht. Das waren so 1 bis 1,5 Päckchen. Und ich habe vor 5 Jahren aufgehört. Also mit 65 Jahren habe ich aufgehört. Angefangen habe ich mit, ja, vielleicht 15 Jahren. Also bestimmt 50 Jahre habe ich geraucht. Ungefähr täglich ein halb Päckchen, Ja, ja, das richtig. durch 30 Zigaretten. Ja, Zigaretten habe ich geraucht, ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Fast nie. Also früher mal, aber seit auch 5 Jahren trinke ich keinen Alkohol. Haben Sie früher getrunken? Ja, früher hab ich mal ein Bier pro Tag vielleicht mal getrunken, aber auch nicht so viel. Also, seit wann haben Sie aufgehört trinken? Also, das trinken Sie nicht mehr? Also ich trinke schon noch, aber sehr selten. Also vielleicht einmal in der Woche. Okay. Seit 5 Jahren habe ich das reduziert. Ich verstehe. Herr Strauß, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakte mit den Drogen? Konsumieren Sie Drogen? Drogen nehme ich keine, nein. Okay. Also, Herr Strauß, Sie haben erzählt, dass Sie Lungen, Herzen und Bluthochdruck haben. Mhm. Haben Sie noch andere Vorerkrankungen oder wichtige Krankheiten? Ja, ich hab Zucker. Zucker habe ich, Herr Doktor. Ja, seit wann haben Sie das? Also, da nehme ich auch schon fast seit 7, 8 Jahren Medikamente ein schon. Mhm. Und dann habe ich noch letztes Jahr habe ich einen Wirbelbruch gehabt, Wirbelkörperbruch. Das war also spontan. Da war ich im Krankenhaus. Dann haben die gesagt, ich habe Osteoporose auch. Das war Bruch, ne? Ja, also Lendenwirbelkörper 5. War okay. Deckplatteinbruch. Ja. Waren Sie operiert oder? Nee, das haben die so nur beobachtet mit Schmerzmedikamenten. Dann ist es auch besser geworden jetzt. Okay. Und noch was? Also, ich meine, haben Sie schon operiert in anderen? Oh, als Kind habe ich mal eine Blinddarmoperation gehabt. Ansonsten keine anderen Operationen, außer jetzt diese Herzgeschichte. Erinnern Sie sich, wie alt waren denn Sie? Dass die Blinddarm? Bei Blinddarm? Ja. Ah, so 13, 14 vielleicht. Okay, danke. Herr Strauß, sind Sie vollständig geimpft? Ich meine auch Corona, gegen Corona. Gegen Corona habe ich Impfung, ja. Mhm. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland oder haben Sie eine Reise gemacht? So, nein, ich war seit vielen Jahren nicht im Ausland, ja, so 10 Jahren bestimmt schon. Okay. Fühlen Sie Ihre Beinschwellung ist oder haben Sie bemerkt? Beinschwellung habe ich nicht, Herr Doktor, nee, habe ich nicht. Treiben Sie Sport, Herr Strauß? Ich treibe keinen Sport. Ich bin zu schwach dafür, glaube ich. Sie treiben keinen Sport, ja? Nein. Okay. Herr Strauß, ich möchte über Ihre Familienanamnese etwas wissen. Mhm. Leben Ihre Eltern noch? Nee, meine Eltern sind schon gestorben. Erinnern Sie sich, woran Sie gestorben? Mein Vater hatte Lungenkrebs, der hat auch viel Zigaretten geraucht, leider. Und meine Mutter hatte auch verschiedene Krankheiten, die ist dann zum Schluss am Schlaganfall gestorben. Mhm. Haben Sie Bruder? Ja, ich habe zwei Geschwister, ja. Mhm. Sind Sie krank oder leiden Sie auch irgendwelche chronischen Krankheiten? Ich habe wenig Kontakt, ich kann es Ihnen nicht sagen, Herr Doktor. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Herr Strauß. Ich denke, Sie sind zurzeit im Renten? Ja, ja, richtig. Was haben Sie vorher als beruflich gemacht? Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Zuletzt war ich Lagerarbeiter, habe in einem Lager gearbeitet. Ja, ja. Hm. Okay. Ich gucke, was fehlt ist. Ah, Medikamente, ja. Herr Strauß, ich habe vergessen, fragen, was Sie so seit benutzt oder eingenommen als Medikament, ja. Okay. Da habe ich ganz viele. Ich habe eine Liste. Haben wir eine Liste dabei? Ich habe eine Liste. Ich kann mal kurz die Liste mal auspacken. Ja. Dann kann ich sagen, was ich alles ja, nehme. Besser, ja. Also einmal nehme ich AS 100. Dann habe ich Atorvastatin 20. Also AS nehmen Sie morgen, ja? Morgen nehme ich, ja. Atorvastatin nehme ich abends. Ja. Dann habe ich Ramipril 5, morgens eine. Und Atorvastatin, wie ist die Dosierung? 20, 20. Habe ich hier, ja, 20, aber. Atorvastatin, Ramipril nehmen Sie morgen morgens, ja. Einmal, ne? Eine morgens, ja. Okay. Dann habe ich Amlodipin, 5 Milligramm, eine morgens. Ja, und noch was? Bitte? Noch was? Ja, dann habe ich für Zucker noch Jardians heißt das. Also Jardians mit J. 10, ja, 10 wie Milligramm. Ist 10 Milligramm eine morgens, ja. Dann habe ich Metformin. 1000 morgens und abends eine Tablette. Dann habe ich wegen der COPD habe ich noch so Inhalation, Spray, ja, Genua Air morgens und abends, Anhub. Und dann habe ich noch, wenn die Luft mal schlechter wird, Salbutamol, was ich bei Bedarf nehme, aber es hat nicht geholfen jetzt zuletzt. Und dann habe ich noch wegen Osteoporose Vitamin D 1000 und Calcium 1000 Milligramm. Das war meine Liste. Ja. Gut, Herr Strauß, das war alles. Vielen Dank ja, für diese Information. Ja. Können Sie etwas hinzufügen oder haben Sie an mich eine Frage? Was meinen Sie, Herr Doktor? Muss ich im Krankenhaus bleiben oder kann ich wieder nach Hause gehen? Ja, das ist Spritze geben, das ist früher etwas zu sagen, aber Ihre bisherige anamnestischen Angaben deuten auf ja, eine COPD-Exorvation. Ja. Okay, ist das schlimm oder? Ja, das muss ich zuerst eine diagnostische Maßnahme durchführen, danach sagen. Ja, früher etwas sagen wir etwas schwer. Okay. Aber möglicherweise, Sie müssen bei uns bleiben. Okay. Weil meine Frau braucht auch mal eine Hilfe, die ist nicht mehr so ganz gesund, deswegen. Ach ja. Also in unserem Haus gibt es einen Sozialdienst, ja. Ja. Ich kümmere um mit Ihrem Frauen. Okay. Machen Sie keine Sorge, ja. Okay. Ich kann das erledigen. Alles klar, das ist nett von Ihnen. Vielen Dank. Bitteschön. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? Seit wann hat der Patient Luftnot? Steht im Chat seit 3 Tagen starke Luftnot. 2 Tage, Sie haben gesagt 2 Tage. 2 bis 3 habe ich gesagt, ja. 2, 3 haben Sie gesagt. 2, 3 Tage, ja. Schlafen Sie gut? Seit 2, 3 Tagen nicht so gut. Wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Ein normal. Schweißausbrüche? Keine Schweißausbrüche. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Körper irgendwelche eine Lymphknoten haben? Diese Frage können Patienten nicht gut beurteilen, weil sie meistens nicht wissen, was Lymphknoten sind. Schwellung. Schwellung ist besser, ja. Schwellung. Ja, müssen Sie noch sagen, wo Schwellung? Ja. Auge, Kopf, Hals. Hals. Schwellung am Hals, da hat er nicht bemerkt. Nee. Haben Sie Heiserkeit? Keine Heiserkeit. Herzrasen, Herzklopfen. Ja, wenn er zur Toilette gelaufen ist, hat er Herzrasen, ja. Haben Sie Blut gehustet? Nein, er hat kein Blut gehustet. Schluck beschwerden haben Sie? Nicht, dass es jetzt ihm aufgefallen wäre. Keine Schluckbeschwerden. Warum fragen Sie nach Schluckbeschwerden? Husten, eine Nodul zum Beispiel. Was könnte man aber noch fragen? Also ich glaube, Sie wollten in die richtige Richtung gehen, auch mit diesem Kissen und so weiter. Man kann fragen, ob er saures Aufstoßen hat oder Reflux, ne? Ja, das kann auch. Das könnte man noch fragen, ja. Sind Ihre Beschwerden lageabhängig? Sie meinen es im Liegen mehr als im Sitzen? Nicht so richtig, ist beides. Ist Ihnen schwindelig, wenn Sie laufen? Also jetzt aktuell ist ihm schwindelig, wenn er läuft, ja. Ihre Husten tagsüber, oder? Seit zwei, drei Tagen auch tagsüber und nachts, beides. Mhm. Gut. Das wären so die wichtigen Fragen. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Seit 2, 3 Tagen nicht, nein. Es kommt direkt ins Krankenhaus mit Krankenwagen. Okay, das war's. Geschwollene Beine haben schon gefragt. Keine geschwollenen Beine. Ohnmächtig? Nein, keine Ohnmacht. Enges Gefühl, das ist eine wichtige Frage, ja. Enge Gefühl, meinen Sie wo? Im Hals oder wo? Brust, vermutlich, gell? Angina. Angina hat er nicht gehabt, nein. Haben Sie Allergien? Diese Frage fällt. Gut, wichtige Frage, ja. Gerade weil, wenn wir jetzt auch Antibiotika denken und sowas, gell? Keine Allergien bisher, ist richtig, gut. Gute Frage. Was hätte man noch fragen können? Wenn Sie jetzt mal 5 Jahre lang haben Sie eingenommen? Bitte? Lamipril. Seit ungefähr, wie viel hat er? Seit 10, 15 Jahren hat er Bluthochdruck und nimmt Medikamente ein. Ich vermute, dass es schon so lange ist. Was kann man aber noch fragen, gerade wenn Sie jetzt an die Diagnose COPD denken? Was kann man noch fragen, jetzt auch im Hinblick auf den Schweregrad der COPD? Also ein oder ausatmen. Das heißt, über 65 Jahre alt. Das ist der richtige. Ja, 70 Jahre alt, ja. Herzrasen, ich habe nicht gestellt. Vielleicht das Sorge. Ja. Oder Atemfrequenz. Das haben Sie mit den Vitalparametern gemessen? Das war erhöht, ja. Hm. Habe ich gesehen. Und Sättigung war ungefähr so 89%. Fieber habe ich gestellt. Das haben Sie gefragt, ja. Hm. Haustiere ist hier gefragt worden. Keine Haustiere. Hautveränderung, Gelbsucht, keine. Lange Strecken gefahren, zum Beispiel mit Auto oder mit Flugzeug, wegen Verdacht auf Lungenembolie, glaube ich, die Frage, gell, hat er nicht gehabt, nein. Ein- oder Ausatmen-Probleme? Lange Reise. Beides. Beides. Aber was kann man bei COPD noch fragen? Er hat zwar erzählt seine Vorgeschichte, aber was fragt man da gerne? Ich habe es nicht verstanden. Aber wichtig wäre die Frage, ob er schon mal so eine Episode hatte oder wie oft er schon mal diese Probleme hatte. Ich habe schon das gestellt. Haben Sie ähnliche Beschwerden gefragt am Anfang? Okay. Ja. Sie haben, nein, aber ich habe manche chronische Krankheiten gesagt. Ja. Manchmal muss man das genau fragen, weil... Also oft ist es so, dass Sie das fragen, wenn Sie nach Krankenhausaufenthalten fragen. Ja, waren Sie schon mal im Krankenhaus letzten Zeit oder letzten Monaten, ja, letzten Jahr? Das kann man fragen. Manchmal sagen die Patienten nicht. Und wenn Sie sagen, nach ähnlichen Beschwerden, dann ist das schon richtig, dann reicht das aus. Haben Sie Grippe oder ähnliche Symptome gehabt? Mhm. Das habe ich auch. Ja. Sollte man auch vielleicht so sagen, im letzten Jahr vielleicht, weil es ja auch die Frequenz der Verschlechterung der COPD, der mit einer Rolle spielt, ja, die Symptomlast für die Einteilung, ja. Gut, was haben wir noch? Auswurf haben wir gesagt, wie oft diese Erkrankung jedes Jahr? Ja, genau, das ist die Frage. Medikament hat er gesagt. und leiden Sie Schlafmangel tagsüber? Kann er so nicht sagen, nee. Gut, da haben wir sehr viele Fragen gestellt jetzt, oder? Ja. Können wir als Ersatzgespräch anfangen? Gerne. Bitte schön. So, bitteschön. Ja, bitteschön, Mahmoud Hoca. Also. Ich bin der Oberarzt jetzt, ja? Ja. Guten Abend, Herr Oberarzt. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und möchte Ihnen vorstellen. Gerne, bitteschön, ja. Franziskus Strauß. Franz Josef. Franz Josef Strauß. Aber sagen Sie nur Herr Strauß. Herr Strauß ist ein 70-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns aufgrund. Entschuldigung, was haben Sie gesagt nochmal? Der sich heute Morgen bei uns aufgrund seit. Aufkommt? Was heißt aufkommt? Wegen. In Folge. Machen Sie nochmal den Satz von vorne. Okay. Herr Strauß ist ein 70-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns aufgrund seit zwei... Aufgenommen geht nicht. Man muss sagen, vorstellt oder aufgenommen wurde. Eins von beiden. Wegen vorstellt oder mit... Also ich kann den Satz nochmal wiederholen, ganz langsam. Herr Strauß ist ein 70-jähriger Patient, der sich heute Morgen bei uns aufgrund seit 2-3 Tagen bestehende, plötzlich auftretende Hüsten mit gelblich, grünlich, schleimigen Ausdruck vorgestellt hat. Okay, so ist perfekt, ja, so ist gut, ja. Dyspne değil mi abi ama ana semptom dyspne. Neyse biz cümleye şimdi dikkat edelim şu anda. Also der Satz war gut. Husten plus Luftnot, ja. Mhm. Ja, auch dyspne. So wie dyspne vorgestellt hat. Ja. Der Patient berichtet, dass typisch Beschwerden vorher nicht erlebt habe. Aber seit 3 Tagen zunehmende seien. Okay, habe ich es richtig verstanden, dass der vor 3 Tagen überhaupt keine Luftnot hatte, jetzt plötzlich Luftnot hat? Ist das richtig? Genau. Ja, Sie haben so gesagt. Nee, so ist es nicht gewesen. Er hat vorher auch schon Probleme lange mit der Luft gehabt, hat er gesagt. Weil das würde diese ganze Anamnese in eine andere Richtung drängen, wissen Sie? Wenn er sagt, vorher überhaupt keine Probleme und dann seit 2-3 Tagen plötzlich Luftnot, dann ist das eine andere Diagnoseschiene. Hm? Genau, Sie haben recht, aber ähnliche Symptome, Sie haben vorher nicht. Ja, ja, er hat aber gesagt, dass er schon sehr lange Probleme mit der Luft hat. Ja, das ist COPD, weil Sie, er hat chronische Dyspnoe. Er leidet an COPD, deswegen habe schon. Dann müssen Sie dem Oberarzt sagen, dass der Patient schon seit längerer Zeit Probleme mit der Luft hat, wegen seiner COPD, aber seit 2-3 Tagen, die sich deutlich verschlechtert hat. Ja. Mit Husten, Auswurf, grünlich-gelblich, haben Sie gesagt, ja. Mhm. Mhm. Zusätzlich teilt er mit, bei Bewegung zusätzlich teilt er mit, dass die Beschwerden lagerabhängig seien und wenn sie lange Strecke laufen möchten, sich verschlimmert. Okay, darf ich auch noch mal ganz kurz korrigieren? Also die Beschwerden sind nicht lageabhängig. Das ist Lagerabhängig bezieht sich immer auf Liegen, Sitzen, Stehen. Wissen Sie? Ja. Das ist Bewegung, vielleicht geht noch besser. Genau, das wollte ich gerade sagen. Sie können besser sagen, dass die Beschwerden dazu führen, dass eine Dyspnoe schon bei geringster Belastung, zum Beispiel der Weg zur Toilette, auftritt. Ja. Wichtig, bei geringster Belastung kann man vielleicht immer sagen, geringster Belastung. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz seit 3 Tagen, Abschlagenheit. Abgeschlagenheit, ja. Abgeschlagenheit. Mhm. Ja, die beiden. Ja. Der Patient sei Raucher. Seit 5 Jahren habe er aufgehört rauchen. Ja. Zu rauchen. Aber vorher habe er 35 Jahre täglich 30 Zigaretten geraucht. Das entspricht 6, das, 45 Packung, ja. Also er hat gesagt, er hat mit 15 angefangen und vor 5 Jahren, da war er 65 Jahre alt. Also von 15 bis 65 sind... Nein, ich habe gesagt, vor 5 Jahren. Mhm. Da war er alt. Aufgehört zu rauchen. Wie alt war er vor 5 Jahren? 56. Nee. 65. Ja. Wann hat er angefangen? Nein. War er aufgehört? Nein, wann hat er angefangen? Mit wie vielen Jahren? Also er habe ungefähr 30 Jahre geraucht. Ja, er hat. Also wenn ich rechne von 15 bis 65, das sind mehr als 30 Jahre, oder? Mit 15 Jahren angefangen und bis 65 Jahre geraucht. Wie viele Jahre sind das? Nicht 30, oder? Das macht 50 Jahre, ja. Das ja habe ich, 50 also, Jahre. Nein, das habe ich fast hier gelesen. 50 Jahre geraucht? Ja, 50 Jahre geschrieben, aber 30 Zigaretten, ja. Das 30 habe ich genannt. Zigaretten. Okay. Haben Sie verwechselt, ja. Mhm. Ja. Seit, also 50 Jahre geraucht. Mhm. 30 Zigaretten täglich. Mhm. Das entspricht 75 Packjes. 75 Packjes, ja, genau. Mhm. Genau. Ja. Er trinke täglich ein Bier, aber in der letzten Zeit trinke er selten. Mhm. Er konsumiere keine Drogen. In Bezug auf Medikamente nehme der Patient Acetylsalicylsäure 100 Milligramm mhm. Täglich einmal morgens, Atorvastatin 20 Milligramm täglich einmal abend, Ramipril 5 Milligramm täglich morgen einmal, Amlodipin 5 Milligramm täglich einmal, Jodian 10 Milligramm täglich einmal morgen, Metformin 1000 täglich zweimal morgen und abend, Genova E täglich zweimal abend, morgen und abend Einruf und Salbutamol bei Bedarf, Vitamin D und Calcium 1000 Milligramm gegen Osteoporose nehme er auf. Als Vorerkrankungen leidet der Patient an COPD seit 10 Jahren und er habe vor 5 Jahren eine Myokardinfarktus erlitten und dagegen eine Stent Nochmal? Stent schützen. geschützt wurde. Er hat einen Stent erhalten oder eingesetzt, meinen Sie vielleicht, ne? Oder Stent. Am besten erhalten, Stent erhalten. Ja. Also seit über 10 Jahren arterielle Hypertonie. Dagegen, ich habe schon gesagt, dass er. Und seit 7, 8 Jahren leidet er an Diabetes mellitus. Mhm. Er sei vollständig geimpft. Und vor einem Jahr habe der Patient seine Lendenwirbelsäule 5 gebrochen, eine Fraktur von LWS 5 gehabt, aber non-operativ Behandlung habe er gehabt. Konservativ behandelt, ja. Konservativ Behandlung durchgeführt. Ja. Als Kind war, sei er 13 oder also im Alter von 13, 14 Jahren sei der Patient Appendektom durchgeführt. Mhm. Er sei vollständig geimpft, er treibe keinen Sport. Und als Familienanamnese oder die Familienanamnese gibt folgende: Sein Vater leider an Lungenkrebs gestorben und seine Mutter an Apoplex gestorben. Er habe 2 Schwestern, aber keine Kontakte mit ihnen. Er sei verheiratet, aber keine Kinder. So sei er Rentner, aber vorher als Lager gearbeitet. Lange Zeit als Lager gearbeitet. Lagerarbeiter gearbeitet, kann man auch sagen. Das war alles. Ja, was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Herr Kollege? Als die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf COPD-Exorbation als Differentialdiagnosen kommen. Lungenembolie oder Lungenkrebs oder Herzinsuffizienz in Betracht. Als Differentialdiagnosen, habe ich etwas vergessen. Um Verdachtsdiagnose bestätigen und die Differentialdiagnosen auszuschließen, wird eine körperliche Untersuchung Blut abnehmen und Ultraschall durchführen. Okay. EKG durchführen, schreiben, gegebenes, also Röntgenaufnahmen, gegebenenfalls Thorax-CT erforderlich. Okay. Sie haben jetzt 10 Patienten abgehört, auskultiert. Was haben Sie gehört? Ja, ich habe den Patienten abgehört. Mhm. Was hört man bei COPD oder bei exazerbierter COPD? Man kann Das, ja, als Auskultation kann ich habe das vergessen. Wie ist das Atemgeräusch? Wir fangen immer mit dem Atemgeräusch an. Also, Welche Form vom Atemgeräusch kennen Sie? COPD meistern die chronischen obstruktiven Krankheiten. Man hört meistens eine, diese Worte habe ich vergessen jetzt. Wie ist das normale Atemgeräusch? Wie beschreibt man ein normales Atemgeräusch? Normal Atemgeräusch ist, Was sagt man dazu? was habe ich? Vesikuläres Atemgeräusch, Ja, gell? genau, vesikuläres Genau, Atmen. ja. Und Das bei ist nicht. COPD-Patienten oder bei exazerbierter COPD kann es wie sein? Ah, Sekunde. Also, Wenn Sie mal dran denken, dass er noch ein Emphysem hat, wie ist dann das Atemgeräusch dann? ja, also, die, Ist oft abgeschwächt, ne? Atemgeräusch. ist das, aber da gibt auch besondere eine Atemgeräusch, ja, dass Ja, wir das Atemgeräusch ist abgeschwächt in dem Fall. Aqueous Atemgeräusch. Oder man sagt auch Silent Chest, weil sie manchmal gar nichts hören, kein Atemgeräusch, ne? Abgeschwächtes Atemgeräusch. Und dann gibt es aber noch Nebengeräusche von der Lunge. Die nennt man wie? Rasselgeräusche. welche Krankheiten haben Sie? Egal, man hat ein Atemgeräusch, das ist entweder vestikulär, abgeschwächt oder verschärft. Die drei Kategorien gibt es, ja? Vestikulär ist normal, abgeschwächt, zum Beispiel bei Pneumonie auch, wenn die nicht belüftet ist, die Lunge, oder zum Beispiel Erguss. Ja, Gibt es noch ein verschärftes Atemgeräusch, wenn man zum Beispiel eine also Infiltration hört. Rasselgeräusch können wir auch hören. Ja. Bitte? Rasselgeräusch. Jetzt kommen die Rasselgeräusche. Erstmal das Atemgeräusch. Und dann gibt es Nebengeräusche, die nennt man Rasselgeräusche. Die sind pathologisch. Was für Rasselgeräusche kennen Sie? Ja, das ist bronchial atmen, ja. Können Ja, wir wobei man die die Rasselgeräusche Pneumonie hören, ja? erstmal in zwei Teile einteilt: in feuchte Rasselgeräusche und trockene Rasselgeräusche. Ja, Feuchte Rasselgeräusche sind in der Regel bei infiltrativen Veränderungen der Lunge zu hören, also zum Beispiel bei Pneumonie oder auch bei Lungenödem. Ja, das sind feuchte Rasselgeräusche. Und da gibt es noch die trockenen Rasselgeräusche. Und dazu gehören zum Beispiel Giemen, Brummen, Pfeifen. Ja, und das ist typisches Geräusch, was man bei Asthma oder COPD hören kann. Trockene Rasselgeräusche. Ja, oder können auch sagen Giemen, Brummen. Meistens durch diese Schleimfäden, die in den Bronchial Lumina hin und her wandern. Also typisches Auskultationsbefund bei COPD-Patienten, exazerbierte COPD-Patienten, ist abgeschwächtes Atemgeräusch und trockene Rasselgeräusche, wenn man was hört. Ja? Beispiel Giemel und Brummen. Okay, jetzt haben Sie ihn abgehört. Sie hören fast nichts, Silent Chest, ja. Was machen Sie dann, haben Sie gesagt? Sie machen Röntgenbild, ja, ist richtig. Und, Vielleicht Sie haben vorher schon die Vitalparameter gemessen, gell? können wir auch Ultraschall auch können wir durchführen. Ja. Ultraschall von was, wenn ich fragen darf? Also Thoraxbereich können wir schalen. Wegen Erguss oder warum? Ja, genau. Ja, okay, ja. Und Sie haben ja schon vorher eine Blutgasanalyse gemacht, gell? Vitalparameter. Haben Sie bestimmt schon oder noch nicht? Oder Sie haben Pulsoximetrie gemacht, gell? Ja. Der nächste Schritt wäre also dann eine Blutgasanalyse zu machen bei einem Patienten. Ja? Ja, genau. Und dann hat jemand reingeschrieben noch, sehe ich gerade, Lungenfunktion. Ist das richtig oder ist das falsch? Doch, das ist richtig, ja. Ja. Das habe ich vergessen nennen, ja. Wir In müssen für ja. diese Ist Patienten auch eine. richtig. In einer idealen Welt ist es richtig, aber wenn Sie diesen Patienten haben, der schon bei kleinster Bewegung zur Toilette keine Luft mehr hat, schafft er eine Lungenfunktionsprüfung? Also, so Das schafft er nicht. aber später. Ja, aber als Akutstadium schafft er nicht, ja? Akutstadium schafft er keine Lungenfunktion. Ja. Lungenfunktion ist jetzt keine Untersuchung, die man im Akutfall machen kann. bei solchen Patienten. Ja? Deswegen machen wir eine Blutgasanalyse ist wichtig, damit man eine Hypoxämie bzw. eine Hyperkapnie auch feststellen kann. EKG haben Sie schon gesagt, Ultraschall ist gut und Röntgenbild. Das ist nur die Basisdiagnostik. Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben Verdacht auf eine Exazerbation der COPD. Ist richtig, gell? Genau. Ja, und das ist da auch wichtig, wenn man einen Verdacht auf Exazerbation hat. Wie passiert denn eine Exazerbation? Vielleicht gibt eine auch Infektionskrankheiten dabei. Ja. Und was macht man da? Also wir untersuchen eine Infektionszeichen, ne? Fieber oder Leukozytos, ja, oder okay, ja. Die gut. Andere Infektionsparameter. Ne? Okay, aber was macht man noch gerne, wenn man Verdacht auf Infektion hat? Also CRP, Blutgeschwindigkeit. Mhm. Hat er alles, hat er hohes CRP, hat er alles. Lücken 6, ja. Ja. Und was ist dann die Konsequenz? Wie bitte? Was ist die Konsequenz, wenn Sie jetzt eine hohe Infektionsparameter haben, Leukozytose, CRP? Ja, wenn es hoch ist oder ein Einstieg ist, dann braucht der Patient auch Antibiotika. In dem Fall wird man Antibiotika geben, ja, bei dem Alter, dem Auswurf etc., antibiotische Therapie, genau, ja. Und was macht man gerne, bevor man eine antibiotische Therapie beginnt, damit man weiß, ob die Antibiotika auch richtig sind? Also hier können wir nicht sofort entscheiden oder einteilen, welche Erreger da steht ist. Ja. Wir müssen so als Ampreschen Therapie anfangen, aber gleichzeitig, wenn es Fieber gibt es, ja, fiebrig ist der Patient, dann gleichzeitig können wir auch eine Blutkultur machen, auch eine Sputumkultur durchführen. Genau, bei ihm wäre jetzt Sputumkultur sinnvoll, weil er hat jetzt kein Fieber gehabt, kann man zwar trotzdem Blutkultur abnehmen, aber erstmal Sputumkultur, wenn man das kann, ja. Mhm. Sehr gut, ja. Okay, jetzt haben Sie ihn stationär aufgenommen, haben Sie gesagt, er ist ja, hat ja Risikofaktoren, ist alt, hat starke Symptome. Mhm. Und was machen Sie noch mit dem Patienten, außer jetzt der Diagnostik und jetzt der Antibiotikatherapie? Also, man muss auch überprüft werden, dass, wie ist die Bluthochdruck und die Blutzucker. Ja, ist nur bezogen auf uns zu weit, nur bezogen auf die exazerbierte COPD. Was für Maßnahmen ergreifen Sie noch? Also muss man auch Flüssigkeit geben. Ja? Also, muss man, kann man oder? Muss man, ja. Nicht unbedingt, ne? Also, wenn er genug trinkt, diese, dann auch so. In diesem Falle habe ich keine Inappetenz vielleicht. Er habe auch gleichzeitig Exsikose. Hat er nicht, ne? Aber möglicherweise, er habe eine Tauschhypne, deswegen vielleicht, ich habe das nicht gefragt. Mhm. Deswegen, sie können auch in Sibel Flüssigkeit verloren. Ne? Mhm. Warum ist Flüssigkeit wichtig oder könnte wichtig sein? Warum? Weil der Patient habe viele vielfältige chronische Krankheiten, ja, die Nierenwerte könnte... Nicht spekulieren. Er hat jetzt nur das, was Sie jetzt erfasst haben und Sie haben jetzt nicht irgendwelche anderen Probleme. Sie nehmen so viel verschiedene Medikamente, da gibt ein paar Nierentoxiken oder Lebertoxiken. Hat er aber nicht. Er hat Laborwerte normal, alles normal, Krea ist normal. Aber warum ist Flüssigkeit trotzdem manchmal wichtig, wenn sie nicht genug trinken, die Patienten? Wenn sie trinken, kein Problem. Ja, also. Das kann man Was ist mit dem Schleim, Auswurf? Was ist das Wichtigste bei Schleim und Auswurf? Ja, aber wir können auch gleichzeitig Mukolytik geben. Ja? Richtig. Und wie wirken Mukolytika am besten? Mit Wasser, ja. Richtig, mit viel Trinken. Ja? Manche sagen sogar, dass Mukolytika wirkt nichts, sondern nur das Wasser hilft. Okay, also es ist wichtig, wenn Sie halt nicht viel trinken, dann Infusion oder sonst nicht, muss man sagen. Man muss da nicht unbedingt Infusionen geben. Aber es gibt noch ein paar Allgemeinmaßnahmen, die Sie da machen können wegen der Exazerbation. Antibiotika ist wichtig. Was geben Sie ihm noch, dem Patienten? Hat schon jemand in den Chat reingeschrieben? Nicht Chat. Inhalation, zum Beispiel in Bronchodilatatoren, ja? Zum Beispiel Salbutamol, regelmäßig Inhalation machen, richtig. Man kann auch mit Kochsalz inhalieren lassen, damit der Schleim besser abgeht und die Bronchien sich erweitern. Und was Sie auch schon gemacht haben, ganz am Anfang, hat er ja gefragt, Sauerstoffgabe, wenn die Blutgase schlecht sind, ja? Worauf müssen Sie achten, wenn Sie dem Patienten Sauerstoff geben? Bei COPD-Patienten? Also nicht so, auch müssen wir nicht so schnell eine Sauerstoff geben. Das ist etwas ein bisschen gefährlich, auch Warum? unverdrücklich, Warum ist gefährlich? weil könnte warum, also kann der Hat nichts mit der Schnelligkeit zu tun. Sie können dem Patienten gleich mal so, wenn er Luftnot hat, viel Sauerstoff geben. Hat mit der Schnelligkeit zu tun. Hyperkapnie, das macht Hyperkapnie. Genau, CO2-Retention, Hyperkapnie ist die Gefahr, die man im Hinterkopf haben muss, richtig. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Was gibt es noch für allgemeine Maßnahmen, wenn man jetzt Patienten stationär behandelt? Sie haben Antibiotika, Mukolytika, Infusion haben Sie auch gegeben, ist in Ordnung. Inhalation mit Salbutamol macht er. Was kann man noch machen? So haben wir Sauerstoff haben Beatmung, wir gesagt, genau. vielleicht so Physiotherapie. Genau, ja, Atemtherapie, Atemgymnastik, genau. Wenn er nicht besser wird, schweren Fall Prednison. Und was kann man noch machen, wenn er nicht besser wird? Wenn der Patient zunehmend schlechter von den Blutgasen wird auf Station, was machen Sie dann? Theophyllin oder sowas kann man mir Ja, verabreichen. also Medikamente können Sie auf jeden Fall probieren, Kortikosteroide auch, aber ich denke noch was an etwas anderes. Intubieren Aber vorher kann man noch was anderes machen, bevor man intubiert. wir. So, das kann COPD oder so, wie nennt man das? Aber man kann sagen, nicht invasive Beatmung, NIF, nicht invasive Ventilation, ja? Also CPAP oder sowas ist auch das, ja? Genau, ja. Okay, das wären die wichtigsten Sachen. Was Sie auch schon gefragt haben, was wichtig ist, Sie haben nach dem Impfschutz gefragt, da hat er aber nur Corona gesagt, ja? Das reicht aber nicht aus bei diesen Patienten. Worauf müssen Sie noch, also was müssen Sie noch fragen, wenn Sie Impfschutz wissen wollen bei den Patienten? Vielleicht die Diphtherie oder Diphtherie nicht, aber es gibt so andere Krankheiten, die bei COPD oder bei Lungenkrankheiten. Kapsilenbakterien vielleicht. Bitte welche nochmal? Mit Kapsilenbakterien, ja. Das ist wichtig. Eine Impfung ist wichtig bei Pneumonie erregen. welche? Pneumokokken. Pneumokokken, genau. Haemophilus influenzae. Genau, also Pneumokokken ist wichtig. Und was impfen Sie noch? Oder sollten Sie impfen, empfehlen, einmal pro Jahr noch? Ja, Grippe für Grippe. Gegen Grippevirus, ja. Haemophilus influenzae. Gegen was? Influenzavirus. Influenza, genau. Das ist einmal pro Jahr. Und die Pneumokokken macht man alle 5 bis 6 Jahre dann, gell? Ja. Gut, dann haben wir ziemlich viel an therapeutischen Maßnahmen empfohlen. Noxenkarenz, ja, ist wichtig. Also wenn der Patient raucht, muss er aufhören zu rauchen. Aber er hat ja schon aufgehört gehabt, zum Glück, ja. Gut, gibt es noch weitere Kommentare? Ich gehe mal schnell den Chapter mal durch. Atemfrequenz, Blutbild haben wir alles gesagt. Inhalationstherapie, Salbutamol-Vernebler, jawohl. Oder Ipratropium kann man auch machen. CO2 hatten wir angesprochen, Atemgymnastik, schwere Fälle Prednison, Theophyllin ist auch ein Reservemedikament, Corticosteroid, CPAP, nicht invasive Behandlung, Ventilation, Pneumonie, Grippe, Pneumogrippe, Ich denke, Pertussis. diuretisch. Bitte? Zeitlich diuretisch. Diuretika. Warum Diuretika? Diese Patienten 70 Jahre alt und meistens Zusammenkrankheiten, Herzkrankheit, Hypertonie, COPD, alles Jetzt zusammen. machen Sie das Gleiche wie der Kollege. Er sagt, Flüssigkeit geben und Sie gerne Diuretik. Jetzt müssen Sie entscheiden. Wollen Sie abstimmen oder was? Die beiden geht Das auch. oder. So bringen Sie den Patienten um. Einer gibt Flüssigkeit, einer gibt Diuretika. Das liegt von Patienten ich nicht. habe ich habe viele Jahre erfahren und diese Patienten nicht nur COPD Exacerbation, sondern auch Right Ventricle Insufficiency und Hypertonie. Aber nicht spekulieren, sondern wissen. Ja, nicht Erfahrung, sondern Wissen. Da müssen Sie nach entsprechenden Sachen gucken, also Laborwerte, Echokardiographie und so weiter. Vorher würde ich es nicht machen. Ja, nicht auf Verdacht machen. Aber Sie haben gesagt, ja, welche Medikamente, was denken Sie? Ich denke, Diuretik. Ja, und er sagt Infusion. Was jetzt? Er hat recht. Gibt eine Konkurrenz. Also keine Spekulation, ja, nur nach Befund. Wenn er keine Herzinsuffizienzzeichen hat, keine Diuretika. Warum? Je mehr Medikament, desto mehr Komplikationen erreichen sie, ja? Ja. Und dann bekommt er noch, wenn Diuretika eben noch eine Embolie oder bei den Thrombosen auch schlecht, ne? Meistens. Aber, ich habe schon gesagt, meistens. Meistens, aber halt, und er sagt aber, meistens. Aber nicht 100 wichtig, aber meistens. Jawohl. Also man muss sagen dann, also bei so einem Gespräch würde ich sagen, wenn Zeichen bestehen, auch der Herzinsuffizienz, sollte man auch an Diuretika kämpfen, denken. Immer so vorsichtig diplomatisch formulieren die Sachen, ja? Okay. Weil wenn der Prüfer sagt, oh, das ist Schwachsinn, dann lässt er sie durchfallen wegen so einem Mist. Eine Kleinigkeit, ja? Okay. Und nicht sagen, ich habe Erfahrung, das ist immer die schlechteste Antwort. Herr Dr. Gündüz. Weil dann sagt er, habe ich keine Erfahrung. Dann ist er eingeschnappt. Wie ich. Also immer Vorschläge machen. Man kann, könnte, überlegen und so weiter. Immer diplomatisch, ja? Einverstanden. Ich denke nicht. Ja. Ja, alles klar. Gut. Also, ich sehe gerade im Chat heftige Diskussionen, ob wir Flüssigkeit geben oder Diuretika geben. Ich denke, wir lassen es mal hier dabei bewenden, ja? Weder noch. Alles klar. Gut, weitere Kommentare? War komplex heute oder nicht so komplex? Nicht so komplex. Ich muss wissen.